reicht die Klausenbogen, ihr beide sich jagt nieder dort in witzigen hohen Bogen. Das stille Tal, das grüne Feld durchlaust es mit leisem Beben, sich Ruhe sehnet, kluge Welt, ergötzt es sich am Rogen leben. Sich Ruhe sehnet, kluge Welt, ergötzt es sich am Rogen leben. Doch nimmer findet, was es sucht, und immer sehnet, Trost es weiter und mutig als auf steter Flucht, wird immer froh, wird immer heiter, und mutig als auf steter Flucht, wird immer froh.